kommt herein, setzt sein Kuss an den Strand, rollt dann raus ins Meer, und das Meer ist ganz still wie der Mar. So ich komm an deine Seite, wie die Flut kommt herein. Mit Gedanken brennend heiß, bis die Arm du öffnen weit. Ganz nah und dann beim Kuss schon Arm in Arm. Ich kann fühlen, du bist Liebe, du bist wahr. Bei der Ebbe.